from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball-Podcast. Immer noch Folge 41, Teil B, der zweite große Teil vor der Sommerpause. Wir haben gerade die ganze Eastern Conference in puncto Free Agency und Draft abgefrühstückt und jetzt geht's in die Western Conference. Auch dieser Teil wird präsentiert von der Basket, Deutschlands größtem Basketball-Magazin. Ihr kennt's, www.basket.de, findet ihr alles, was ihr braucht. 41,5 quasi, 41, die Folge. Folge 41,5. Ich gehe mal davon aus, dass ihr den absoluten Recap-Wahnsinn der Free Agency und der Draft schon in der ersten Folge auch mitgehört habt. Wenn nicht, schnell auschecken, haben wir die Eastern Conference gemacht. Jetzt kommt die Western Conference mit ihren drei Divisions. Wir gehen die Divisions hintereinander durch. Jeweils die fünf Teams von unten, dem schlechtesten nach oben, dem besten der vergangenen Saison. Und fangen an mit der Northwest Division mit Minnesota. Wir geben euch einen kleinen Recap, wer gedraftet worden ist, was das für jemand ist und wie die Offseason sonst so gelaufen ist. Und dann gibt's in alter römischer Kolosseumstradition den Finger für uns, ob nach oben oder nach unten, und den Ausblick für die kommende Saison. Karl Anthony Towns, Nummer 1, No-Brainer, haben alle vorher so projected, war wahrscheinlich auch seit es Okafor nicht mehr war, war es dann irgendwann im Laufe des Jahres Karl Anthony Towns, der an 1 weggegangen ist. Die Minnesota Timberwolves haben die richtigen Ping-Pong-Bälle getroffen, insofern einen weiteren Cornerstone neben Andrew Wiggins dazu bekommen oder, wenn man so will, als Third Banana Zach LaVine. Ganz interessantes Team. Dazu glaube ich, dass Karl Anthony Towns unheimlich viel von Kevin Garnett lernen wird, vor allem in der Offseason, wie man sich auf und neben dem Court und im Rücken seiner Gegenspieler zu verhalten hat. Ja, super interessant, ganz jung. Ich weiß nicht, ob das vielleicht da nochmal ein Rückblick ganz kurz, ich kann mir das nicht verkneifen, zu den Knicks. Man sagt bei Porzingis, ja, der braucht noch ein paar Jahre, bis er dann soweit ist. Ich glaube, das ist bei Karl Anthony Towns ähnlich. Man kann jetzt nicht damit rechnen, dass das sofort ein One-Two-Punch wird mit Wiggins und Towns, der sofort einschlagen wird. Aber ich glaube, für die Zukunft haben sie da schon relativ viel richtig gemacht. Rubio wird wiederkommen nach seiner Verletzung in der letzten Saison. Auch da gab es Trade-Gerüchte, ob sie ihn vielleicht abgeben werden. Aber die Anzeichen stehen, dass das die drei Spieler sein werden, um die nächsten 5 Jahre gebaut wird. Ja, du hast dann noch ein paar andere Rollenspieler. Giorgio Jeng, der letzte Saison gezeigt hat, als Nikola Pekovic verletzt war, dass er durchaus zocken kann. Was die großen Jungs betrifft, die als Erster gedraftet werden, kann man natürlich immer sagen, okay, das ist Hit and Miss. Ich werde jetzt nicht den Italiener nennen, den du so gern hörst, der an erster Stelle gedraftet worden ist, aber halt viel eher, weiß ich nicht, so eher hüftsteife Leute wie Greg Oden. Da wissen wir ja auch, wie das geendet hat mit den vielen Knieverletzungen. Sehr, sehr schade, dass die Karriere so schnell beendet worden ist. Bei Towns ist das ein bisschen anders. Bei dem, was ich von ihm gesehen habe, er ist sehr mobil für seine Größe und auch für sein Gewicht. Deshalb kann ich mir schon gut vorstellen, dass er wirklich zu diesem Rim Protector wird, den plus sich Minnesota auch erhoffen wird. Plus ein decent Jumpshot. Also jedenfalls sagen das die Leute, die ihn auch in seinen Draft-Workouts gesehen haben. Also kann es auch durchaus sein, dass er offensiv die zweite Option neben Andrew Wiggins wird. Und wenn du einen jungen One-Two-Punch entwickeln möchtest, der sowohl offensiv ein großes Potenzial hat, aber auch, das haben wir letzte Saison bei Wiggins gesehen, durchaus defensiv seinen Mann stehen kann, glaube ich, kann man mehr falsch machen, als das Minnesota jetzt gerade gemacht hat. Den Makel der Factory of Sadness, wie du sie gerne genannt hast, den müssen sie erstmal ablegen, denn das wird noch ein bisschen dauern, bis sie sich da unten aus dem Schlamm rauswühlen können, aber die Zeichen stehen doch, glaube ich, darauf, dass es zumindest jetzt bergauf geht. Ich werde den Namen Factory of Sadness ruhen lassen, jetzt offiziell. Wird er nicht vielleicht an ein neues Team vergeben? Ja, aber ein bisschen anders. Ich werde aber einen neuen Spitznamen nennen und ich verspreche dir, und du musst mir immer den Zeigefinger geben, dass dieses Team nicht mehr von mir mit seinem normalen Namen genannt wird, okay, sondern ab sofort nur noch mit dem neuen Namen. Das heißt, einmal gleich noch, wenn wir es nennen und danach nur noch genau. Und dann X. Im folgenden, wie sagt man in so einem so ein Disclaimer. Genau. Ich mache auch gerne gleich noch einen Disclaimer. Im Folgenden genannt. Sowieso. Wir müssen uns bei diesem Team im Westen ein bisschen Zeit nehmen, weil ich muss da ein bisschen was loswerden. Aber Minnesota, die Timberwolves, haben ihren Namen wieder gewonnen. Sie dürfen wieder so genannt werden. Müssen jetzt noch Kevin Martin abgeben, denke ich. Der passt da nicht ins Gefüge rein, so souverän er auch als Spieler ist. Und ich glaube, einige Teams würden sich die Finger lecken nach einem scorenden Shooting Guard, wie es Martin ist. Da musst du einfach Platz machen für Wiggins und für Levine und Konsorten, damit die ein bisschen spielen können. Ich glaube, das wird ein Team, was Spaß macht. Jo. Also Daumen spielerisch nach oben, was die Standings betrifft, glaube ich, gleichbleibend. Ich denke, die werden immer noch recht weit unten im Tabellenkeller anzufinden sein. Agreed. Kommen wir zu den Denver Nuggets, die das ein oder andere gemacht haben und sich getraut haben, Emmanuel Mudiay zu draften an Position 7, der Point Guard, der in China gespielt hat. Was bedeutet das für Ty Lawson? Eine ziemlich traurige Saison. Nachdem in der Trade-Nacht, als Ty Lawson gesehen hat, dass Emmanuel Mudiay gedraftet worden ist, kam ein Video von ihm heraus, wo er, glaube ich, eine Wasserpfeife gerade geraucht hat, wie es so sein Hobby ist. Und gesagt hat, ja, dann werde ich nächste Saison bei den Sacramento Kings spielen. Off to Sacramento, genau. Daraus ist nichts geworden. Ich glaube, kein Spieler wurde härter geshoppt in dieser Offseason als Ty Lawson. Es ist nichts draus geworden. Für ein Rebuild hat das nicht so richtig funktioniert, was Denver da gemacht hat. Also sie haben immer noch Kenneth Faried, der ja umstritten oder dessen Vertrag umstritten ist in der Franchise. Ty Lawson wird nicht unbedingt zufriedener werden. Emmanuel Mudiay, haben wir schon vorher gesagt, das größte Gamble vielleicht des Drafts, sowohl von der Upside als auch vom Bust-Potenzial, muss man mal gucken. Schwierig, meiner Meinung nach, da irgendwas zu projecten. Hamburger SV. Das Team ist gespickt mit Leuten, die zocken können, aber niemand weiß, wieso es nicht klappt. Und dass einige gehen müssen, steht eigentlich auch fest. Also, wenn du dir die Leute anguckst, es ist so ein komisch zusammengewürfeltes Team. Ja, du hast Leute wie Jimmy Nelson, der jetzt aus seinem Vertrag ausgeoptet ist, oder Randy Foy oder solche Leute, die halt irgendwie vernünftige alte Veteranen sind, die noch ein bisschen was im Tank haben. Und dann hast du irgendwie, weiß ich nicht, Wilson Chandler, Dalino Gallinari, die noch so nicht alt sind, aber auch nicht mehr ganz jung, die können zocken. Und dann eben, weiß ich nicht, Yusuf Nurkic. Du musst einfach wissen, und unseren Lieblingsnamen der Liga, Geoffrey Lovian. Mm. check die Folge unseres Namens Power Rankings. Du musst einfach wissen, wohin du möchtest. Gibt's den Rebuild, ja oder nein? All in oder all out? All out. Ja. All out, clear the house. Die müssen zusehen, dass die Teams, die solche Spieler noch brauchen, man spricht ja manchmal vom letzten Piece eines Contenders, das kann ein Gallinari sein, das kann ein Wilson Chandler sein. Ty Lawson ist es mit Sicherheit nicht, glaube ich, denn dafür wird sein Gehalt zu hoch sein. Und die Teams, die schon einen, und die meisten Contender haben schon einen guten Point Guard, die werden ihn nicht unbedingt brauchen. Das wird, glaube ich, eine schwierige Geschichte werden. Mein Daumen geht nach unten und zwar recht gerade nach unten. Dito, ja, da wird einiges passieren und es wird nicht so schön werden. Nee. Ganz anders sieht das aus bei den Utah Jazz, wo tatsächlich ein filigranes Musikkonzert gegeben werden kann, aufgrund des Talents, was auf dem Feld vorhanden ist. Sie haben Trey Lyles gedraftet. Das war ziemlich überraschend. Du sagst es top? Ja, top. Ah, okay. Ich glaube, er ist Brite, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich kenne ihn aus vielen Draft-Workouts und Rumors, die bei den Knicks dazwischen waren, weil er mitgehandelt worden ist, dass die Knicks ihn vielleicht, wenn sie runtertraden, nehmen würden. Der Coach von Kentucky spricht von keinem Spieler außer Karl Anthony Towns in so hohen Tönen wie von Trey Lyles und ich glaube, er passt wunderbar in das Gefüge von Utah. Vielleicht dann zusammen einen Frontcourt mit Rudy Gobert bilden. Ich glaube, da sind viele lange Arme, die es den Gegnern schwer machen werden, im Low-Post zu scoren. Ich möchte aber sehr gern weiterhin Derek Favors sehen. Ich möchte gar nicht Trey Lyles unbedingt so viel sehen. Nein, du hast recht. Also es ist nicht dumm, jemand zu holen, der eben, weiß ich nicht, ein paar Minuten abgreifen kann, auf beiden Positionen vielleicht sogar. Ja. Trey Lyles ist ein sehr roher Spieler, ist einer der jüngsten Spieler, glaube ich, im Draft, 20 Jahre, 95er Jahrgang. Kann schießen, kann defenden. Und sonst sind sie natürlich sehr breit aufgestellt. Man muss sehen, was mit Trey Burke geht. Ich glaube nicht, dass, oder ich glaube, dass man jetzt sagen kann, das Trey Burke Experiment ist nicht unbedingt aufgegangen die letzten beiden Jahre. Sehr schlechte Wurfquoten, nicht wirklich ein guter Spielaufbau. Du hast in Dante Exum einen anderen sehr rohen Spieler. Du musst dich entscheiden müssen, wer der Point Guard der Zukunft ist. Gerade im Blick auf das viele Talent solltest du das diese Saison machen, damit du wirklich einen Pferdhaft hast, das auf das du setzt. Und sonst ist der Kader natürlich mit Alec Burks, Gordon Hayward und Rudy Gobert sehr, sehr gut besetzt in der Starting Five. Und was die Bank betrifft, kommt Hilfe aus Deutschland wahrscheinlich. Ja, Tibor Pleiss, hast du mir eben gesagt, hatte ich gar nicht so richtig auf dem Schirm, wird bei den Utah Jazz wahrscheinlich nächste Saison spielen. Einmal noch 5 Cent dazu, ich sehe das genauso wie du. Das ist jetzt keine Rebuild-Saison, sondern eine Transition-Saison. Ja. Jetzt musst du gucken, letztes Jahr war Dante Exum Pick Nummer 4, ja oder nein? Trey Burke, ja oder nein? Rudy Gobert, No-Brainer, ja, würde ich sagen, nach der letzten Saison. Aber auch da muss noch ein bisschen mehr in Richtung Basketball-Finesse passieren. Trey Lyles und wenn du ihn dann nur als Asset nutzt. Die einzigen fertigen Spieler, glaube ich, sind Gordon Haywood und Derek Favors. Und auf die wird man setzen und dann wird man gucken, wen von den anderen Jungs man da rumbaut. Aber ich glaube, das könnte ein sneaky Playoff-Platz sogar im harten Westen werden. Ja, also die zweite Saisonhälfte letztes Mal war wunderbar. Sie sind auf jeden Fall im Rennen, gerade weil einfach, wie du sagst, das Talent den Daumen nach oben zeigen lässt. Die Erfahrung haben sie noch nicht so, aber sie haben auch keinen Druck. Sie haben overperformed in der zweiten Hälfte. Nach dem All-Star-Break waren sie, glaube ich, im Westen das zweit- oder drittbeste oder auf jeden Fall eines der Top-Teams. Wesentlich früher, als man antizipiert hat. Und jetzt, wie du schon sagst, kann man den Sprung machen. Ich glaube, dass es eher die Saison darauf ist, wo man dann sagt, okay, wie damals bei den Thunder, jetzt müssen sie wirklich gut werden, jetzt müssen sie in die Playoffs kommen, da müssen sie liefern. Jetzt ist erstmal noch eine Saison, wo man ein bisschen Erfahrung sammeln kann und guckt, was ja, geht. Ja, ich würde auch gar nicht sagen, dass sie in die Playoffs kommen müssen. Ich würde nur sagen, wenn es so läuft wie in der zweiten Saisonhälfte, dann rechne ich ihnen doch eine Chance, aus dem 8. Platz abgreifen zu können. Ja. Ein Team, bei dem das nicht reichen wird, der 8. Platz, OKC. Letztes Jahr 9. Solchen Jahr alle großen Spieler, Ibaka, Westbrook und vor allem Kevin Durant, sehr viel verletzt. Fangen wir bei dem Draftpick an. Wie gesagt, ich bin kein Draft-Experte. Cameron Payne, der Point Guard, an 14 gedraftet. Viele Leute haben es abgefeiert. Ich gehe so ein bisschen tatsächlich nach Größe, Statur. Er hat bei einem kleinen College gespielt, da sehr gut gescored. Sehr dünn. Riecht mir nach Bust, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte lieber einen Spieler gesehen für OKC, der jetzt anfangen kann. Letztes Jahr haben sie schon total verkackt mit ihrem Pick, haben irgendwen gedraftet, den sie gestashed haben, der gar nicht zum Team gestoßen ist. Jetzt draften sie jemand, der nicht wirklich reif ist, meiner Ansicht nach, der sehr wenig hohe Qualität im College gespielt hat. Finde ich nicht unbedingt super. Gerade im Hinblick, wer noch da war, Sam Decker hätte zu draften können, dein Jerian Grant, der auch Point Guard spielt. Also, ja, und der ist schon 23 Jahre, war ein Senior, ist ein bisschen mehr NBA-ready. Ich gebe dir völlig recht, ich hätte auch gedacht, Kelly Oubre eventuell, Sam Decker oder eben Jerian Grant wären vielleicht die besseren Fits gewesen. Aber Cameron Payne als Scorer bekannt, vor allem auf seiner Position im College. Aber wie du sagst, ein kleines College muss man sehen. Das ist das Jahr, in dem es passieren muss in Oklahoma City. Der Vertrag von Kevin Durant läuft aus. Der von Russell Westbrook geht nur noch ein Jahr länger. Ines Kanter werden sie wahrscheinlich auch über die nächste Saison behalten. Ibaka wird wieder fit sein und zum Team dazustoßen. Wenn es jetzt nicht passiert, dann fällt das Team auseinander wie ein Kartenhaus. Ja, 5 Jahre, 25 noch für Kyle Singler. Brauchen das Shooting, 5 Jahre kannst du machen, wirst du durch seine Prime hindurch signen. Ich meine, dass es ein ganz vernünftiges Signing ist, aber der Fokus liegt halt ganz klar darauf, wie weit kannst du gehen und vor allem auch, wie hält Kevin Durant's Fuß. Das wird für ihn nochmal sehr wichtig sein. Ich glaube, dass der trotzdem mit Geld zugeworfen wird, auch wenn er sich jetzt dieses Jahr, Worst-Case-Szenario, wir hoffen es nicht, nochmal verletzen sollte am Fuß. Mhm. Ich glaube, es werden ihm trotzdem die Hälfte der Liga Max-Verträge unter die Nase halten, aber das sind dann schon rote Flaggen, die angehen würden. Aber gehen wir vom Best Case aus. Klar. Du hast 2 potenzielle MVPs bei dir im Team. Du hast einen potenziellen Defensivspieler des Jahres bei dir im Team. Du hast dich mit Ines Kanter, Kyle Singler, wie du gerade gesagt hast, in der Breite ein bisschen besser aufgestellt. Es muss dieses Jahr passieren. Ja. Und du hast einen neuen Coach. Ja. Das wird vielleicht in den Playoffs dann auch nicht unwichtig werden. Gucken wir mal. Der Daumen geht nach oben, dadurch, dass die erstmal am Anfang der Saison alle wieder zurück sind und gesund sind. Wie es sich über die Saison entwickelt, wird man sehen. Aber ich glaube, Instant-Title-Contender im Westen, wenn sie alle fit sind. Und dann wird man sehen, wie der Saisonverlauf die Knochen alle zusammenhält. Ja, das nächste Team tatsächlich, und es sieht so aus, als sei es schon so lang her, der Division-Winner des vergangenen Jahres in der Northwest Division waren die Portland Trailblazers. Und sicherlich das Team, das den größten freien Fall gemacht hat von allen 30 NBA-Teams, sind voll in Rebuild-Mode gegangen. Dieses Jahr haben in LaMarcus Aldridge, wir gehen jetzt mal davon aus, dass er auf keinen Fall resigned, das ist ein offenes Geheimnis in der NBA, und Nicola Batum sowie Robin Lopez und Wesley Matthews vier Fünftel ihrer Starting Five verloren. Haben den Backup-Point Guard in Steve Blake nicht mehr. Das ist ein fünfter Spieler. Da wird nichts gehen. Nee, da wird gar nichts gehen. Es hat damit angefangen, als Aaron Aflalo auch. Das heißt, sie haben von den besten 7 Spielern 6 verloren. Ja. Abgegeben. Ja, es hat damit angefangen, als Wesley Matthews sich die Achillessehne gerissen hat. Das war der Zeitpunkt, wo klar war, dass das vor dem Ende der Vertragslaufzeit von LaMarcus Aldridge meiner Meinung nach es nicht mehr damit zu rechnen war, dass sie um die Krone der Western Conference mitspielen werden. Aaron Aflalo als Backup geholt, aber klar, ich bin sehr zufrieden jetzt mit dem Signing bei den Knicks, weil er für mich ein sehr solider Spieler ist, aber ein Wesley Matthews in Topform ist dann doch nochmal ein paar Prozent besser und hätte in den Playoffs da mit Sicherheit weitergeholfen. Ja, und wie du schon sagst, dann ist es gebröckelt. LaMarcus Aldridge wird wahrscheinlich entweder zwischen den Spurs oder den Suns sich am Ende entscheiden. Robin Lopez, der defensive Anker des Teams, hat woanders unterschrieben. Wesley Matthews hat woanders unterschrieben. Und Damian Lillard hat den unverschämtesten Vertrag überhaupt bekommen. 5 Jahre, 120 Millionen. Versteht uns nicht falsch, wir mögen das Spiel von Damian Lillard auf jeden Fall zur Hälfte. Er ist mit einer der attraktivsten Offensivspieler, wenn er einen guten Tag hat, in der ganzen Liga. Gar keine Frage. Grausame Playoffs gespielt, muss man dazu sagen. Auch nicht die beste reguläre Saison. Hat ein riesen Dieven-Drama getourt, drum gehabt, ja All-Star werden zu wollen und zu müssen, seiner Ansicht nach. Das hat ein bisschen seiner Reputation geschadet, glaube ich. Aber nicht dem Geld, was er zugeworfen bekommen hat. Riesen-Maximalvertrag. Unserer Ansicht nach, da sind wir uns einig, echt zu viel Geld. Du hast natürlich keine andere Option, wenn er sagt, er will nur das und sonst wird er getradet werden, weil er hat keinen Bock, bei einem Scheißteam zu spielen. Und tut mir leid, liebe Trailblazers-Fans, das wird die nächsten Jahre ein Scheißteam sein, was die Standings betrifft. Mhm. Dann musst du overpayen, aber das tut schon enorm weh. Also wenn man sich mal anguckt, dass du hast es vorhin erwähnt, Jimmy Butler 5 Jahre 90, Kawhi 5 Jahre 90, Eric Bledsoe 70. Ja. Nehmen wir mal den Vergleich Eric Bledsoe und Damian Lillard. Damian Lillard hat offensiv, gerade was das Shooting angeht, ein viel höheres Potenzial, als Eric Bledsoe. Verliert aber so viel gegenüber Bledsoe in der Defense, dass der Unterschied zwischen beiden niemals $55 Millionen sein kann. Das ist zu viel Geld. Aber wenn du rebuilden willst, brauchst du halt einen, um den du rum rebuildest, im besten Fall, oder das meinte Portland zumindest, und das haben sie jetzt mit Lillard gemacht. Er wird damit sicher nicht glücklich werden, auch mit der ganzen Kohle, kann ich mir vorstellen. Es ging jetzt das Gerücht rum, dass er nochmal einen Anruf bei LaMarcus Aldridge gemacht hat und gesagt hat, naja komm, Aldridge hat das nicht gepasst, dass Lillard so in den Fokus gerückt ist, nachdem er den Game Winner vor 2 Jahren gegen die Houston Rockets geworfen hat, war er eigentlich so die erste Geige und LaMarcus Aldridge trotz seiner riesen Stats, die er aufgelegt hat, nur noch die zweite. Das hat Lillard jetzt oder das Team versucht nochmal gerade zu rücken, aber das wird echt eine schwierige Geschichte, denn wenn du einen Superstar verlierst, das ist immer die andere Sache. Wir haben es gerade gesagt, wenn du in Lopez, Matthews, Aflalo dann auch alle deine überdurchschnittlichen Rollenspieler verlierst, dann ist echt Feierabend. Ja, ah, gut, ich meine, man kann es nachvollziehen. Batum wollten sie halt traden. Da haben sie dann Noah Vonleh zurückbekommen, auch Jared Henderson. Das sind Leute, die noch ein bisschen entwickeln kannst. Sie haben mit Ed Davis und Aminu zwei Spieler unter Vertrag genommen, die auch noch ein bisschen Raum nach oben haben, die aber sehr limitiert sind in ihren Fähigkeiten und jetzt auch keine Schnäppchen sind, muss man dazu sagen. Aminu haben sie einen riesigen Overpay geben müssen. Er hat letztes Jahr für unter 1 Million bei uns gespielt. Mhm. Jetzt verdient er 4 Jahre 30 Millionen. Kein so guter Vertrag, gerade wenn du rebuilden möchtest, musst du ein bisschen kürzere Verträge haben. Mason Plumlee ist jemand, auf den ich mich freue. Ich glaube, auf der 5 jetzt mit Myers Leonard und Mason Plumlee haben sie ein sehr witziges Duo, aber das ist auch schon die Ceiling, irgendwie ein paar nette Sachen zu machen, weil da wirst du dich ganz, ganz schnell ganz, ganz unten in der Western Conference wiederfinden. Daumen nach unten. Ja. Damit sind wir durch mit der Northwest Division und jetzt kommen wir in eine weitere Katastrophen-Division, die LA Lakers. Fangen wir an. Du meinst oder hast vorhin zu mir gesagt, deren Pick an Nummer 2, D'Angelo Russell, sei Franchise-Saving. Lebensversicherung. Und trotzdem flirten sie damit, den auch wieder wegzugeben, weil sie unheimlich lange an DeMarcus Cousins rumgebaggert haben, den sie aber dafür nicht bekommen werden. Die Lakers sind implodiert. Diesen Sommer. Wie bei den Knicks auch, waren sie in jedem der großen Namen irgendwie mit erwähnt und ich glaube, viele Agenten nehmen auch gerne die Big-Market-Teams, um den Preis ihrer eigenen Spieler dann hochzutreiben. Aber ich hatte auf Twitter, als es dann klar war, dass LaMarcus Aldridge als erstes den Lakers abgesagt hat, hatte ich geschrieben, Hashtag weniger Lametta, mehr Basketball. Denn sie haben wieder versucht, alle Free Agents mit dieser Hollywood-Schiene von sich zu überzeugen. Und in Zeiten von Analytics und Intangibles ist das nicht mehr unbedingt das, was zieht, sondern Teams wie die Spurs, Teams wie die Hawks, Teams, die wirklich zeigen, dass sie irgendwie basketballerisch was auf dem Kasten haben, die können dann auch die begehrten Spieler kriegen. Und nach den großen Signings, die sie hätten machen wollen, wie Kevin Love oder Aldridge, was jetzt wahrscheinlich alles nichts wird, oder Kevin Love ganz mit Sicherheit nicht, haben sie auch in der zweiten Klasse danach, was Greg Monroe, Tobias Harris, Robin Lopez, wie sie alle heißen, was die angeht, auch niemanden bekommen. Sie haben noch nicht mal Ed Davis bekommen. Sie haben noch nicht mal Ed Davis bekommen und jetzt werden sie sich wahrscheinlich wieder mit dem Gedanken anfreunden, dass Carlos Boozer in der Kabine Schuhcreme auf seinen Kopf schmieren wird und dafür die Mid-Level-Exception irgendwie bekommt. Kobe Bryant hat dann einen Tweet losgelassen, nachdem wieder gesagt worden ist, dass er mit daran schuld ist, dass LaMarcus Aldridge keinen Bock hatte, weil er irgendwie gesagt hat, du wirst mein Pau Gasol und LaMarcus Aldridge eher gesagt hat, nein, nein, du wirst mein Sidekick, Kobe, du bist fast 50, wenn ich zu euch komme. Das war Kobe, hat er nicht so ganz verstanden. Dann hat Kobe irgendwie gesagt, ja, die Journalisten sollen nicht immer irgendwie so eine Scheiße schreiben und bla bla bla, aber Fakt ist, in den letzten Jahren war Kobe nicht unbedingt das Zugpferd, das große Namen zu sich geholt hat, sondern eher große Namen dazu gebracht hat, dass sie da nicht unbedingt mehr hinwollen. Das Front Office der Lakers ist so schlecht sortiert wie, keine Ahnung, meine Mikado-Stäbchen. Wie Mikado-Stäbchen. Liebe Lakers-Fans, das ist vielleicht, du gibst ja einem anderen Team einen neuen Namen, deswegen ist das für mich die neue Factory of Sadness. Die Factory of Dreams, die Hollywood eigentlich ist, wird zur Factory of Sadness. Ja, du hast es eben schon erwähnt, sie haben anscheinend echt viel von diesem Buzz, von diesem Glitzer und Glimmer verloren. Das reicht anscheinend nicht. Viele der Free Agents sind eher an der basketballerischen Situation und dem basketballerischen Ausblick interessiert. Der ist enorm düster. Sie konnten dieses Jahr enorm glücklich sein. Auch da habe ich mich wieder auf diese törichte Sache eingelassen, mich bei YouTube mit irgendwelchen Leuten anzulegen und einen Kommentar zu schreiben. Da war nämlich ein Jordan Clarkson Highlight-Video und darunter habe ich gesagt, okay, Dude can play. Schade nur, dass er nächstes Jahr nur mit Kobe und Dingens spielt. Und dann kam einer, nein, wir kriegen LaMarcus Aldridge oder Kevin Love und dann noch unseren First-Rounder. Und ich so, ja, ihr könnt überhaupt glücklich sein, wenn ihr einen First-Rounder bekommt. Denn so happy man auch ist, D'Angelo Russell in einem guten Draft gedraftet zu haben, nächstes Jahr gibt's keinen Draftpick für die Lakers, außer er ist in den Top 3. Sonst geht er nämlich sofort an Philly. Und wenn nächstes Jahr niemand kommt, wer soll dann tatsächlich dieses Team tragen? Die drei besten Spieler, von den drei besten Spielern sind zwei quasi Rookies. Und weil Julius Randle hat noch nicht gezockt. Und liebe Lakers-Fans, auf Russell und Randle könnt ihr euch freuen, aber das wird wahrscheinlich nicht dafür reichen, 20 Spiele zu gewinnen oder 25 Spiele, denn dann kann man natürlich sagen, ja, Kobes Vertrag geht doch nächstes Jahr weg. Ja, aber ihr hattet dieses Jahr auch schon 25 Millionen und es hat trotzdem nicht gereicht, dass einer bei euch spielen will. Dann ist der, der noch so eine Mannschaft tragen kann mit Kobe Bryant, auch schon weg. Wer soll denn dann da kommen? Ja, glaubt ihr im Ernst, Kevin Durant sagt, ich gehe von Russell Westbrook und Serge Ibaka zu Julius Randle und D'Angelo Russell? Ja, und jetzt haben viele Jungs entgegen den Erwartungen langfristige Verträge unterschrieben. Nächstes Jahr wird es nicht 5 Millionen Free Agents geben. Klar, da wird es auch den einen oder anderen, der ein oder andere dabei sein. Aber also da hätte man sich wenigstens jetzt schon mal in der Breite aufstellen müssen, ein paar Spieler zu holen. Ich weiß nicht, ein Jay Crowder oder so. Jay Crowder, wie gesagt. Leute, die ein bisschen sich entwickeln können und die nächstes Jahr vielleicht wenigstens halbwegs wie ein NBA-Spieler aussehen. Da sind zu wenig von im Kader. Wie gesagt, ja, Greg Monroe, Robin Lopez, Wesley Matthews, geht an irgendwelche von denen ran und guckt, was man dann da aufbauen kann. Erstmal ein bisschen solides Talent haben. Wenn das jetzt wirklich in Jordan Hill, Carlos Boozer und Jeremy Lin wieder endet, dann wird es eine ganz schlimme Saison. Und Jack Nicholson wird sich vielleicht dann, nee doch, bei den Clippers wird er dann aus gegebenem Grund vielleicht auch nicht mehr zugucken, obwohl das noch ein bisschen spektakulärer ist. Die sind auch in dieser ist. Division. Ja. Das kommt noch. Ja. Also der Daumen geht, der Daumen bleibt unten mit einem Amboss unten dran. Ja, der ist in der Versenkung verschwunden. Kommen wir jetzt zu einem Team, wo ich ein bisschen ausholen muss. Ich droppe das Mic. Die Sacramento Kings. Ich werde für die nächsten 3 Minuten erstmal gar nichts sagen. Tatsächlich müssen wir ein bisschen weiter ausholen. Es ist nämlich so, dass das ganze Drama anfing. Die Sacramento Kings sollten eventuell nicht mehr in Sacramento spielen. Da gab es wirklich ein ehrlich, es gab ja die Überlegung, dass die Sacramento Kings umziehen, wieder zurück nach Seattle. Die Eigentümer vorher, die Malouf-Zwillinge, wollten verkaufen, haben es dann auch gemacht. Da kam dann ein indischer Investor, Vivek Ranadive, und hat gesagt, Jungs, ich mach das, wir bleiben hier in Sacramento, wir bauen eine neue Arena. Wir haben den Marcus Cousins, das ist ein toller Spieler und jetzt greifen wir richtig an. Und die Menschen in Sacramento waren wirklich glücklich, haben gesehen, dass ein neuer GM kam, Pete D'Alessandro, es wurde ein Trainer verpflichtet. Wie ein Märchen. Mike Malone. Alle haben sich die Augen gerieben. Ist es tatsächlich der Beginn einer neuen Ära, wie früher Chris Webber, Peja Stojakovic, Vlade Divac? Sie haben gut angefangen in die Saison. Dann hat leider anscheinend Marcus Cousins jemand Falsches geküsst, hat Meningitis bekommen und dann ging alles den Bach runter. Alles. Der Coach, der bisher einzige Coach, sogar inklusive der College-Zeit, mit dem Boogie Cousins sich gut verstanden hatte, nicht mal John Calipari, mit dem hatte sich auch nicht verstanden, der einzige Coach, mit dem der wichtigste Spieler der Franchise sich verstanden hatte, wurde gefeuert nach einem Start, der wahrscheinlich besser nicht hätte laufen können. Weil, und das ist auch ein Grund, wenn du einen neuen GM holst, der immer den Coach auswählen möchte. Pete D'Alessandro war neu, du willst direkt jemand Neues holen. Okay. Sagst, du feuerst ihn, stellst den absolut unfähigsten Coach Tyron Corbin ein, der letztes Jahr die Utah Jazz in Grund und Boden gecoacht hast, und sagst, Tyron Corbin ist unser Mann. Machen wir. Das lief übrigens alles, nachdem diese ganze Stauskas-Draft-Geschichte war, auf die ich jetzt noch nicht mal eingehen werde, ja? Dass du hintereinander in der Lottery 2 Shooting Guards draftest, weil der indische Owner irgendwie einen Man-Crush hat für irgendeinen weißen Jim Affredetti, der auch von Sacramento gedraftet worden ist, ein paar Jahre vorher übrigens, ja? Der Typ wird nie vernünftig in der NBA spielen. Ihr merkt, wie das Rent-Level steigt langsam. So, Ty Corbin wurde also nach einer desaströsen Saison gefeuert, was ja klar war, nur um jemand einzustellen in George Karl, der dafür bekannt ist, erstmal Leute rauszuwerfen. Ja, steht überall geschrieben. Du brauchst noch nicht mal mit jemand sprechen. Das steht alles im Internet. Du musst dir also vorstellen, George Karl wird eingeladen zu einem Jobinterview und der wird einen Plan haben. Du musst dir einen Plan vorstellen und er wird sagen, okay, hier, ne, das und das werde ich machen. Das kann ich mir vorstellen. Vivek sagt natürlich, ja, super, machen wir, klar. Und auf einmal sind alle überrascht, wenn George Karl sagt, er möchte in Personalentscheidungen halt teilhaben und möchte eventuell überlegen, was man denn für den Marcus Cousins bekommt. So wie er es immer gemacht hat. Ja, immer. George Karl ist jetzt kein Typ, so, der vom College kommt. George Karl ist ein Coach alter Schule, der 1000 Siege in seiner Karriere eingefahren hat. Und der macht, was er möchte, ansonsten geht er. Und dass offiziell dann auch noch danach gequatscht wird, den gerade eingestellten Coach wieder zu feuern und John Calipari eventuell zu holen, mit dem sich übrigens auch DeMarcus Cousins nicht verstanden hat, ist eine absolute Katastrophe. Das ist allerdings passiert, nachdem du den neuen alten GM Pete D'Alessandro quasi gefeuert hast und in Vlade Divac jemand an Bord geholt hast, der bisher eine Business-Erfahrung hat in seinem Leben, und das ist eine Medienfirma in Serbien, die sofort bankrott gegangen ist. Und dieser Typ, das ist jetzt das Letzte, macht tatsächlich einen Trade mit den 76ers, wo er 26 Millionen Dollar an Capspace wegwirft, indem er seinen Lottery-Pick tradet, einen First-Rounder und in zwei First-Roundern Swap-Rights mit den 76ers. Jetzt mache ich noch weiter. Dann haben sie einen relativ hohen Pick im Draft und draften den einzigen Spieler, dessen IQ unter Grasnarbe liegt, mit Willie Cauley-Stein, der allerdings, muss man fairerweise sagen, als Complimentary-Spieler in der Defense für DeMarcus Cousins vielleicht auch eine gute Rolle spielt, der aber schon wieder Fußprobleme mit sich bringt. Das nächste Drama steht schon an der Tür und klopft schon laut wie J.R. Smith am Front Office der Cleveland Cavaliers. Und dann holst du dir, als ob das an Drama noch nicht reichen würde, die basketballerische Mariah Carey und verpflichtest Rajan Rondo für ein Jahr 10 Millionen, obwohl kein anderes Team auch nur annähernd so viel Geld geboten hätte, völlig aus der Not heraus. Bringst die ganzen Kentucky Guys zusammen, die alle ein Ego haben, größer als der Mount Everest, wie gesagt, mehr Diva sind als Mariah Carey und Whitney Houston zusammen, mit einem Coach, der sie nicht coachen will, mit einem Front Office, was nicht weiß, was sie da tut. Das wird der absolute Hammer. So eine Katastrophe. Das wird der absolute Hammer. Cauley-Stein wäre gar nicht gedraftet worden bis frühestens an Rang 10. Wieso machst du da nicht was? Dann swap halt meinetwegen mit den Heat, die den unbedingt haben wolltest. Dann kriegst du irgendwie einen anderen Spieler oder sowas, ja? Cauley-Stein hat gesagt, das Wichtigste, was er gemacht hat vor dem Draft, war sich ein Hals-Tattoo tätowieren zu lassen. Ja. Der Typ ist mit einem Grill und Kaugummi-Count vor die Medien getreten und hat ein Interview nach dem Draft gegeben, Mann. Der Typ ist so eine Katastrophe. Das ist unfassbar. Unabhängig davon, dass er natürlich ein bisschen Basketball spielen kann. Aber was du da machst von einem General, also ganz ehrlich, Boris Becker könnte Manager werden bei den Sacramento Kings und er könnte es nicht schlechter machen. Doppelspitze mit Lothar Matthäus. Das war jetzt das letzte Mal, dass ich diesen Teamnamen genannt habe. Es wird jetzt die Factory of Madness. Die Factory of Madness. Ist mir auch egal, wen sie sonst noch unter Vertrag nehmen. Marco Bellinelli ist verteufelt worden und schmort im Fegefeuer der Hölle. Was ist los mit dem? Warum geht er absichtlich, warum fährt er sehenden Auges in einen ohnehin schon Totalschaden rein? Und das für recht wenig Geld. Ja, für wenig Geld, ja. Weil sie ja noch so viel Geld übrig hatten, was sie nach der letzten Saison lieber Rajan Rondo zur Verfügung stellen. 10 Millionen. Die haben noch mehr Geld. Der Wesley offensichtlich Matthews überhaupt gar kein Interesse an dieser Franchise hat, weil er sagt, ich komme nur für ein Jahr. Ihr zahlt mir das, was ich vor zwei Jahren wert gewesen wäre. Und Sacramento legt alle Karten auf den Tisch und sagt, okay, wir müssen hier gegen niemanden bieten. Wir brauchen unbedingt Shooting, das kann er uns nicht liefern. Rajan, herzlich willkommen. Nur um das nochmal zusammenzufassen, die Factory of Madness hat dadurch einen First-Rounder, Swap-Rights in zwei ersten Draft-Runden und deren Starting Power Forward und ein Talent, was sie das Jahr davor erst gedraftet haben, abgegeben für ein Jahr Parking von Rondo und drei Jahre Bellinelli. Extrem gut. Phil, wo geht der Daumen hin? Der wird abgeschnitten, Mann. Ja. Naja, kommen wir zu einem Team, was wirklich eine tolle Offseason hatte, ganz anders als das, worüber wir gerade gesprochen haben. Die Phoenix Suns haben gesagt, jetzt ist der Moment gekommen, wo wir all diese ganzen Assets und die ganzen guten Spieler in ein oder zwei sehr, sehr gute Spieler switchen und flippen. Sie sind all-in gegangen, haben in einem Riesen-Coup Tyson Chandler verpflichtet. Ich glaube, das war mit der beste Move oder der überraschendste Move, der gemacht worden ist, als die Mavericks noch an DeAndre Jordan dran waren. Dann zu sagen, hey, hier Tyson, wir geben dir ein bisschen Cash, unterschreib direkt. Er hat direkt unterschrieben, zack, unterm Hintern weggesigned. Sehr, sehr gut. Bisschen Luxusproblem, dass sie Alex Len haben, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, was da noch passiert. Brandon Knight, 5 Jahre 70 Millionen unterschrieben, der 5 Jahre 70 Millionen Vertrag von dem Partner im Backcourt, Bledsoe sieht aus wie der größte Steal in der Liga, nachdem der Curry-Deal dann ausläuft. Und dann haben sie einen der Morris-Zwillinge, Marcus, verschifft, wir haben es vorhin erwähnt, und hoffen jetzt darauf, der beste Landing-Spot für LaMarcus Aldridge zu sein. Und sie haben einen Case. Sie haben absoluten Case, denn das war ganz interessant, wenn ihr diese Gerüchte so mitverfolgt habt, wie das in der Free Agency in den ersten 48 Stunden abgegangen ist. Sie signen Tyson Chandler, um Tyson Chandler direkt in das Pitch-Meeting mit LaMarcus Aldridge reinzunehmen. Tyson Chandler war noch keine 12 Stunden ein Phoenix Sun. Schon sollte er die Franchise repräsentieren, weil, ich hatte es gerade gesagt, offensichtlich war, dass LaMarcus Aldridge keinen Bock hat, Center zu spielen und auch sich nicht im Hustle und Grind unterm Korb so wohl fühlt. Dann setzt du Tyson Chandler daneben, plus zwei Pappaufsteller von Eric Bledsoe und Brandon Knight, die dir die Sachen, die Bälle in Zukunft mundgerecht servieren werden. Und Tyson Chandler sagt, LaMarcus, ich bin jetzt für dich da, dir den Rücken frei zu halten und genau das werde ich die nächsten Jahre machen. Und du bist nur dafür da, das Low-Post- und Midrange-offensive Feuerwerk mit unseren beiden Guards abzubrennen. Und dementsprechend beeindruckt ist LaMarcus Aldridge da rausgegangen. Und wir glauben ja, das ist das letzte große Signing, dass die Suns einen legitimen Case haben. Es steht 50-50, glaube ich, zwischen San Antonio und den Suns, wer am Ende ihn abgreifen wird. Und du sagtest gerade, sie sind so selbstbewusst, dass sie sagten, wir clearen jetzt Cap Space, denn wir wollen jetzt all in gehen. Es ist die Zeit gekommen, wo wir jetzt ein Contender werden wollen. Finde ich super. Ist ein richtiger Moment. Du hast theoretisch auch noch einen Backup-Plan. Du müsstest wahrscheinlich mal Keith Morris in seinen Trade packen oder halt vielleicht traden, damit der Cap-Raum dann auch entsteht. Wenn du jetzt nicht Aldridge bekommst, kannst du mit Keith Morris behalten. Ist ein aufstrebender Spieler, solide, kann auf der 4 spielen. Und du hast trotzdem einen Kader, der absolut destined ist, um die Playoffs mitzuspielen oder auch höhere Ränge, um höhere Ränge mitzuspielen. Insofern wurde da sehr gut gearbeitet. Wermutstropfen, der Deal für Tyson Chandler, ein bisschen lang. 4 Jahre als 32-Jähriger, der viele Meilen auf dem Körper hat. Ich glaube, du kriegst 2 gute Jahre noch aus Tyson Chandler und danach ist es halt nicht so gut tradable, der Kontakt. Aber ja, das auf jeden Fall. Nur, wie gesagt, es ist Win Now für die. Und wenn LaMarcus Aldridge kommen sollte, der Cap sich erhöht, dann ist Tyson Chandlers Vertrag wahrscheinlich umgerechnet, so wie heute ein 7- oder 8-Millionen-Vertrag wäre dann wert. Und dann, denke ich, kann man damit gut leben, wenn das Ergebnis wäre, dass man dafür potenziell mindestens 2 All-Stars im Team hätte. Auch gedraftet haben sie gut. Mir gefällt Devin Booker auf Platz 13, Shooting Guard, wirklicher Lights-Out-Shooter. Sehr, sehr gut. Nicht nur, weil er meiner Ansicht nach den besten Draft-Suit hatte. Ich habe sogar ein Bild hier, irgendwie blauen Anzug, hellblau und sah ziemlich fresh aus, aber weil er eben auch hier ein Spieler ist, den ich wirklich gut als, natürlich mit Vorsicht gesagt, aber einen nächsten Klay Thompson oder sowas sehen kann, wirklich sehr, sehr gut um Blöcke herumkommt auch. Ich kann mir vorstellen, er entwickelt sich gut, so einen brauchst du, wenn du die großen Jungs hast oder Stars, die freie Räume schaffen. Sehr, sehr clever. Und deswegen ist der Ausblick auch völlig okay, wenn LaMarcus Aldridge nicht kommt, weil du halt mit Markieff Morris und Devin Booker 2 Leute hast, die Tyson Chandler, Eric Bledsoe und Brandon Knight unterstützen können und sogar Zukunftspotenzial haben. Gute Zukunft für die Phoenix Suns. Mein Daumen ganz klar nach oben. Das Valley of the Sun leuchtet wieder. Ja. Kommen wir zu einem Team, was ähnlich schlechte Offseason hatte wie 2 andere Teams in derselben Division. Die Division wird ziemlich schlecht werden, bis auf Phoenix und Golden State. Die Clippers. Ja, da kannst du ja am meisten zu sagen, denn das Signing, was die Clippers ins Tal der Tränen gestürzt hat gestern Abend, wird bei euch einen Hoffnungsschimmer auslösen. Ja, DeAndre Jordan kommt zu den Mavs. Ich werde jetzt hier kein Feuerwerk abfeiern, gleich wenn wir zu Dallas kommen. Aber es ist natürlich eine Verstärkung und in Anbetracht der Schwierigkeiten, die sie haben, überhaupt Leute zu verpflichten, die Clippers aufgrund ihrer finanziellen Situation. Absolutes Worst-Case-Szenario für das Team aus L.A., weil sie jetzt noch nicht mal Geld haben, auf dem Free-Agent-Markt aktiv zu werden, um einen Ersatz zu holen, sondern sie müssen per Trade wahrscheinlich jemanden kommen lassen. Wir haben darüber gesprochen, als sie Lance Stevenson bekommen haben, dass sie da schon 2 Spieler abgegeben haben, die ihnen helfen. Das ist jetzt ein Punkt, der ihnen noch mehr in den Rücken sticht, weil sie noch weniger NBA-Spieler oder NBA-Material zur Verfügung haben. Da wird nochmal 1-2 Spieler gehen müssen, um in der Breite den Kader zu verstärken. Jamal Crawford wird sicherlich dabei sein, ja. Aber ich befürchte, dass das nicht reichen wird, wenn man an Leute rangehen möchte, wie Costa Kufos oder so, der available ist von Memphis. Das sieht sehr, sehr düster aus und so gut halt Blake Griffin und Chris Paul sind auf ihren jeweiligen Positionen, das reicht einfach nicht. Das wird ganz böse mitzuspielen, ne? Also ich glaube, Paul Pierce hast du halt. Ja, genau. Also, ja, aber Paul Pierce ist für die Playoffs geholt worden dann. Und nächstes Jahr werde ich in meiner Prediction nie wieder sagen, dass Paul Pierce keine Playoff-Serie mehr entscheiden kann. Paul Pierce ist momentan Starting Small Forward. Außer du machst Lance zum Starting Small Forward. Ja. Das sieht doof aus, Mann. Ja, das sieht echt doof aus. Ja, vor allem, weil sie letztes Jahr war das größte, der größte Makel schon, dass von der Bank eben dann Big Baby und Austin Rivers gekommen sind, weil du halt ohnehin schon so dünn besetzt warst. Jetzt musst du DeAndre Jordan ersetzen, der dein defensiver Anker war, und trotz dessen, dass du seinen Vertrag verlierst, weil du vorher schon so overpaid hast, hast du eigentlich nur 2 Millionen in der Mid-Level-Exception jetzt übrig, um dir jemand Neues zu holen. Das heißt, Jamal Crawford wird gehen müssen. Ich glaube, er hat ungefähr 6 Millionen auf der Uhr. Aber dann fehlt dir wieder das ganze Scoring von der Bank, was wiederum heißt, dass auch wenn du dann bereit bist, Small Ball zu spielen ohne DeAndre, dass Blake und CP3 noch länger spielen müssen, ziemlich gefährlich. Austin Rivers ist Free Agent, der Sohn vom Trainer und GM. Der will ja auch Geld verdienen. Vielleicht wird da das letzte Geld reingesetzt. Das wäre so eine geile. Aus dem Nest seines Vaters raus. Ich glaube, dann wird Chris Paul einen O.J. Simpson machen und irgendwen umbringen. Kann gut sein. O.J. Simpson, der Footballer, der. Ja, gut, das ist jetzt vielleicht nicht so gut. Ja, aber ich glaube auch, dass Blake und CP3 beide sind mega abgefuckt gerade. Allerdings, wer weiß, ob es auch nicht unbedingt sogar mit CP3 zu tun hat. Der beliebteste Spieler im Team, in der Liga, zwischen anderen Spielern, zwischen anderen GMs war er nie. Aber er ist einer der erfolgreichsten und der besten. Na, erfolgreichste würde ich vielleicht nicht unbedingt sagen, aber DeAndre Jordan, ich verstehe es nicht. DeAndre Jordan verzichtet auf Chris Paul und Chris Paul hat DeAndre Jordan zu dem gemacht, was er ist, mit dem Spielstil, mit den ganzen Pick-and-Rolls, mit den ganzen Lobs. Dazu verzichtet er auf 25 Millionen und, wenn er da geblieben wäre, ein besseres Team als die Dallas Mavericks ohne DeAndre Jordan jetzt aktuell, kann ich nicht so wirklich nachvollziehen. Dallas ist in Amerika mit Chicago, New York und LA mit der größte Markt. Ja. Und Dirk ist keine Rampensau. Das heißt, also jetzt mal ganz ehrlich gesprochen, es gibt wirklich viele Werbemöglichkeiten in Texas, gerade in Dallas. Und ich glaube schon, dass er ziemlich im Spotlight sein wird, ne? Im Fernsehen, was so irgendwie Werbung betrifft. Ja, klar, und so. Musst du und das spielt eine Rolle, weil du hast Chris Paul, der schön seine State Farm Commercials macht. Du hast Blake mit Toyota und allen anderen Marken dieser Welt auch. Und Das spielt auf jeden Fall eine Rolle, aber dann musst du halt wissen, was dir wichtig ist. Und wir haben gerade gesagt, dann geh doch noch LA. Weißt du, wenn es dir nur darauf ankommt, DeAndre, dann geh doch noch LA, weil da bist du absolut die einzige Figur, die noch irgendwie werblich ziehen kann, außer Kobe. Aber wenn es dir jetzt darauf ankommt zu gewinnen, warum bleibt er dann nicht bei den Clippers? Naja, wie auch immer. Für die Clippers sieht es auf jeden Fall nicht gut aus. Die Champions aus Golden State, das können wir recht kurz fassen, glaube ich, haben Maurice Bates, ich glaube, er hat die Option gezogen. Mo Buckets wird also weiterhin mit seiner witzig aussehenden Kopf durch die Arena laufen. Und ich glaube, sonst hat sich nicht viel getan. Wen haben sie gedraftet? Draymond Green haben sie behalten. Kevin Looney. Das war ja gut, ne? Das stimmt. 5 Jahre, 85 Millionen. Draymond Green, wie antizipiert, hat er auch nicht wirklich viele Meetings gehalten und ist sich schnell einig geworden. David Lee wird noch irgendwie getradet werden. Muss man mal gucken, wohin, denn sein Vertrag mit 15 Millionen ist auch riesengroß, allerdings nur für ein Jahr. Und ein Team, was Salary irgendwie nach einem Jahr noch shredden will, da ist David Lee mit Sicherheit herzlich willkommen. Also den werden sie noch abgeben und dann werden die Golden State Warriors, ich sage, der Daumen bleibt so, wie er ist, denn was willst du noch besser machen, wenn du Champion geworden bist, und auch das wird der Anspruch für nächstes Jahr wieder sein. Die Southwest Division, die letzte Division mit 5 Teams, ich habe gerade mal geguckt, das ist ja absoluter Hammer, ne? Alle 5 Teams im brutalen Westen von 8 Playoff-Plätzen, alle qualifiziert. Wie viele Teams, meinst du, gab es, die im Osten besser waren als das schlechteste Team in dieser Division, New Orleans, mit 45 Siegen? Wie viele Teams besser waren? Atlanta, Cleveland, Chicago, das war's. 5, aber auch nur ganz, ganz knapp. Also Atlanta mit 60, Cleveland und Chicago mit 53 und 50 und dann Toronto mit 49 und Washington gerade so mit 46. Aber das sagt natürlich schon einiges über die Division aus. New Orleans, der Riesenvertrag, im Prinzip könntest du da auch nochmal 60 Millionen draufwerfen oder so, ist egal, Anthony Davis wird das nächste oder ist vielleicht schon das nächste große Ding in der NBA, 5 Jahre 145 Millionen. Und du hast es ganz richtig gesagt, wir haben so einen Freiplatz-Basketball-Chat mit ein paar Kollegen von uns, wo einer unserer Kumpels auch geschrieben hatte, warum unterschreibt er den jetzt schon, weil der Salary Cap erhöht sich ja nochmal, wo du gesagt hattest, naja, weil das wird der erste von zwei Max-Verträgen sein, die Anthony Davis unterschreibt. Und der nächste ist dann nicht 140, sondern wahrscheinlich 200x. Ja. Ja, und ich glaube, dass das Sinn macht, durch so eine Regel, die Derrick Rose Rule tatsächlich. Ich lebe am Ledersessel fest, es ist so heiß. 800 ich Grad. Nicht, ich kann gar nicht still sitzen. Das ist ganz interessant, vielleicht noch für euch als Background. Derrick Rose ist ja in seiner zweiten Saison in der Liga MVP geworden und hat dann gesagt, ja, für die Vertragsverlängerung, da müssen wir irgendwas machen. Hat dann gesagt, es muss Incentives geben für Spieler, die so erfolgreich waren wie ich in den jungen Jahren, dass du mehr Geld bekommst. Nicht nur den Standardvertrag. Und dann hat die Liga diese Derrick Rose Rule verabschiedet, die sagt, wenn du MVP in der Liga, zweimal All-Star-Starter oder zweimal in ein All-NBA-Team gewählt wirst in deinen ersten drei Saisons, dann qualifizierst du für diese Mega-Max-Rule. Max. Genau das ist jetzt bei Anthony Davis passiert oder wird passieren. Er ist jetzt in der dritten Saison nächstes Jahr. Alle wissen im Prinzip, dass dieser Kicker dann einsetzt, wenn er wieder ins All-NBA-Team oder in den All-Star-Starter, ich meine, er hat viele Sachen, die passieren werden, und dann kriegt er eben jetzt schon diesen Mega-Vertrag. Ja, ja. Genau, das vielleicht noch als Hintergrund. Was haben sie sonst noch so gemacht? Ich muss gerade mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob viele. Omar Asik haben sie verlängert, 5 Jahre 60 Millionen. Wird wehtun. Ist wie kaum jemand anders limitiert offensiv. Der kann nichts fangen, was ihm entgegengeworfen wird. Ich hatte das nicht so. Ich möchte auch 2,13 Meter groß sein, vielleicht nur dazu. Ja, ja. Ich hatte das nie so als den Perfect Fit neben Anthony Davis empfunden. Gerade weil Anthony Davis niemanden braucht, der ihm defensiv den Rücken frei halten muss. Denke ich. Anthony Davis ist, wie er ist, ein überragender Rebounder, ein überragender Shotblocker. Sogar im Closeout gegen kleinere Jungs kann er das machen. Diese zweiköpfige Schlange, von der man Anfang der letzten Saison gesprochen hatte, fand ich jetzt nicht so dolle. Deswegen finde ich das sehr viel Geld, die New Orleans da investiert hat. Tyreke Evans ist da geblieben, beziehungsweise wurde nicht angefasst. Insofern wird der Kader ungefähr so zusammenbleiben wie im letzten Jahr. Wird, glaube ich, während der Saison ein bisschen was passieren, was mit Tyreke Evans betrifft. Jrue Holiday, nochmal interessant, wir haben im letzten Pod über ihn gesprochen und die ganzen Verletzungen, die er bekommen hat. Sehr interessant, bin ich zufällig drüber gestolpert, die Philadelphia 76ers mussten den Pelicans $3 Millionen zahlen, weil sie nicht alle Informationen über die Verletzungshistorie von Jrue Holiday den Pelicans zur Verfügung gestellt haben. Und das ist natürlich das ist ziemlich richtiger, viel Schmutz. Ganz schöner Arschloch-Move, muss man sagen. Ja. Weil die 3 Millionen sind natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein, dafür, dass die Nerlens Noel quasi weggetradet haben. Ja, und selbst plus Dario Saric. Wenn es 5 oder 6 Millionen gewesen wären, du bist jetzt im Cap Room gefangen mit Jrue Holiday. Für diesen Ersatz kannst du dir nichts kaufen. Wenn Jrue Holiday jetzt eine Saison nicht gegen die Cap counten würde, du zahlst ihm das trotzdem, wäre das ganz was anderes, auch wenn du kein Geld bekommst. Nur jetzt bist du halt gefangen in diesem Vertrag, und da wurde auch schon die eine oder andere härtere Äußerung gemacht. Sie haben gesagt, ja, das mit Jrue ist halt schade, und aber jetzt müssen wir halt gucken, dass wir jemand haben, der für uns regelmäßig Point Guard spielen kann. Ja? Und das ist wahrscheinlich wie kaum jemand anders ein riesiger Fall in der Liga von All-Star bei Philadelphia ins Niemandsland der Beinverletzungen. Und gerade im Westen ist die Point Guard Position die dich dann so aufs nächste Level bringt. Ich glaube, wenn man sich die beiden Conferences anguckt und dann die Point Guards, dann kommst du nicht drum rum, im Westen einen fantastischen Point Guard haben zu müssen, um irgendwas mitreden zu dürfen. Denn auch das hat man in den letzten Playoffs gesehen. New Orleans hat sich trotz des Sweeps gar nicht so schlecht verkauft, aber der Backcourt von Golden State nicht zuletzt hat sie dann aus den Playoffs rauskatapultiert. Wer weiß, wie es gewesen wäre, wenn Jrue Holiday in der Form gewesen wäre, die er in Philadelphia gezeigt hat, aber da hat Philadelphia schön ein paar Sachen unter Verschluss gehalten. Ja, kommen wir zu den Mavericks, die derzeit, lass mich mal eben durchzählen, wie viele Spieler wir überhaupt unter Vertrag haben, das ist eigentlich eine Katastrophe. Devin Harris, Dirk Nowitzki, Chandler Parsons, DeAndre Jordan, Dwight Powell, Raymond Felton, Wesley Matthews, Wesley Matthews, ja genau, klar. Jetzt, sieben? Genau, sind jetzt sieben Spieler. Das sieht schon ein bisschen besser aus, aber da muss noch einiges kommen. JJ Barea. Ja, Richard Jefferson für ein Jahr nochmal gesigned. Wird jetzt wahrscheinlich, ich weiß nicht, ist schon durch? Ist schon durch, für ein Jahr nochmal. Ja. Ich habe nämlich letztens auf unseren Kader geguckt und habe mir gehofft, dass Richard Jefferson zurückkommt. Mhm. Super Typ für Veterans Minimum oder sowas, dass er das macht. Kann dir wesentlich mehr geben als andere Leute, die sowas nehmen, wie, weiß ich nicht, Sean Marion und Konsorten. Ich verstehe auch da nicht, wieso andere Teams ihm dann nicht wenigstens 2-3 Millionen bieten. Aber anscheinend macht er das nicht wegen des Geldes, sondern weil er sich wohlfühlt. Ich glaube, das ist auch ein Team, wo viele ältere Spieler sich wohlfühlen können. Wir haben natürlich unseren Rookie noch unter Vertrag. Da haben wir, glaube ich, einen Steal. Anderson, Nummer 21, Justin Anderson, ist quasi echt Jay Crowder 2.0. Sehr, sehr kräftiger Spieler, kann jetzt schon wirklich contributen und verteidigen auf jeden Fall auf dem Level, hat seinen Schuss justiert. Draft Express hatte da ein sehr cooles Video, wo sie vorher nachher Videosequenzen aneinandergehangen haben, dass er wirklich dran gearbeitet hat, den Schuss komplett neu gemacht hat und jetzt also auch Dreier treffen kann. Da hoffen sie, dass sie diesen 3-and-D-Guy haben, auch wenn du auf Chandler auf der 3 mit Chandler Parsons schon jemand hast. Gut, gibt er jetzt den Backup, auch ein ganz, ganz souveräner Pick. Sie brauchen vielleicht noch einen Point Guard, hast du gesagt. Ich glaube, sie bleiben tatsächlich bei dieser Kombi aus Devin Harris und JJ Barea. Das ist nicht sonderlich flashy. Gerade, wo du sagtest, dass es auf der Position in der Liga unfassbar viel Star-Material gibt. Aber so ist das nun mal. Du hast jetzt mit Wesley Matthews und DeAndre Jordan einige risikoreiche Spieler unter Vertrag genommen. Ich glaube, da ist vor allem der Wesley Matthews-Vertrag, dessen Details noch nicht ganz raus sind, glaube ich, aber es müsste sowas wie 4 Jahre 60 Millionen, 50, 55 Millionen sein, was enorm viel Geld ist für einen Spieler, der seine Achillessehne gerissen hat. Und es gab noch keinen Spieler in der NBA, der von einem Achillessehnenriss wirklich auf ähnliches Level zurückgekommen ist. Viel zu viel garantiertes Geld. Ja, ihr seid noch relativ schwach auf der Brust ab Position 7. Da muss noch auf jeden Fall was kommen. Große Jungs. Entlastung, genau, große Jungs. Wir hatten gerade mal vorher drüber gesprochen, ein Brandon Bass ist noch zu haben, ein Bismack Biyombo ist noch zu haben. Muss man mal gucken, ein Alex Len, wenn Phoenix ihn dann tatsächlich traden würde vielleicht. Solche Sachen, da würde ich an eurer Stelle den Fokus in den nächsten Wochen oder für den ganzen Juli drauflegen. Ja, Monte Ellis habt ihr noch abgegeben. Ich glaube, das war, dann hatten wir gerade schon mal bei Indiana drüber gesprochen, abzusehen. Der Core gefällt mir eigentlich. Also DeAndre Jordan als auch in einem großen Markt einen großen Namen zu holen, der dann in der Defense auch für Dirk Nowitzki die ein oder andere Verschnaufpause sorgen kann, den besten Spieler unterm Korb verteidigen zu können, finde ich in Ordnung. Die 20 Millionen war von abzusehen. Wenn du ihn haben willst, musst du das zahlen. Finde ich auch okay. Wesley Matthews, habe ich gerade schon mal drüber gesprochen, wenn er denn nicht in der Form zurückkommt, in der er war, und sagen wir mal, er verliert 20%, wenn es scheiße läuft, um wie viel besser ist er dann noch als Aaron Aflalo und um wie viel katastrophaler ist dann sein Vertrag gegenüber dem von Aaron Aflalo? So eine Frage stelle ich mir halt, wenn du so ein Signing tätigst. Wenn er 90% seiner Form wieder hat, die er bei Portland hatte, was durchaus sein kann, aber doch recht unwahrscheinlich ist, zumindest im ersten Jahr nach so einer schlimmen Verletzung, dann ist es völlig in Ordnung. Dann hilft er euch sowohl offensiv wie defensiv. Wenn er richtig lange braucht, um wieder angreifen zu können, und er ist ja auch ein sehr stabiler, muskulöser Spieler, auf dessen Knien und Beinen überhaupt viel Last liegen wird, und ein Spieler, der auch so ein Stück weit von seiner Bulkiness, nennen das die Amerikaner, und Kräftigkeit irgendwie lebt, wenn er zu dieser Form nicht wieder zurückfindet, dann ist es verdammt viel Geld. Ich hoffe nicht, wenn die Details des Vertrags rauskommen, und offiziell dürfen diese ganzen Verträge übrigens alle erst nächste Woche Donnerstag gemacht werden. Ich hoffe nicht, dass das im letzten Jahr dann auch noch eine Player-Option ist oder so, die er dann ziehen könnte, wenn er will. Weil dann durch so einen Zusatz wird es dann auch schwer, ihn zu traden. Gucken wir mal. Das ist so eine Sache, die ich vielleicht in der Offseason auch nochmal gerne mit dir besprechen würde, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben. Ich gucke sehr gerne NFL und befasse mich damit eigentlich auch recht eng. Dort ist es nicht gang und gäbe, dass die Höhe des Vertrags immer gleichzeitig 100% garantiert ist. Das heißt, du hast immer nur einen Bruchteil teilweise der Gehälter, die in den Verträgen drin sind, die garantiert sind. Das heißt, du hast so Opt-out-Klauseln. Und sowas würde ich mir halt in so einem Fall wünschen. Da ist die Gewerkschaft einfach zu stark momentan und die Spielerlobby, als dass du sowas machen könntest. Aber du könntest diesen Vertrag machen, wenn du sagst, das letzte Jahr ist ein Team, ist nicht garantiert, ja, und das vorletzte Jahr ist eine Teamoption. Kannst du sofort machen, ja, dann hast du weniger Risiko, ja. Aber dafür sind die Spieler bei den Summen, die bezahlt werden, jetzt zu groß, zu mächtig. Ich glaube, wenn wir vorschauen auf den nächsten CBA, dass sich das ändern wird. Viele Owner haben schon gesagt, wenn es keinen Maximumvertrag mehr geben sollte, sprich, wenn Spieler so viel verdienen können, wie der Markt es ihnen bezahlt, dann werden die Besitzer der NBA-Clubs im Gegenzug fordern, dass nicht mehr alles voll garantiert ist, sondern dass du dann sagst, LeBron im Alter von 34 oder 32, 3 Jahre, 200 Millionen, jetzt einfach mal um wahnsinnig zu werden, 20% garantiert oder so. Oder nur ein Jahr garantiert. Und danach kannst du direkt raus. Mhm. Naja. Wir haben gerade bei OKC gesagt, wir projecten mal, dass alle fit bleiben. Insofern tun wir das hier auch. Dirk Nowitzki, DeAndre Jordan, Chandler Parsons, Wesley Matthews. Es gibt weitaus schlechtere Cores, um die du dann setzen kannst. Es wird wieder ein Playoff-Platz. Es gibt aber auch bessere. Ja, es wird ein Playoff-Platz dabei rumspringen. Aber ich glaube nicht, dass ein Homecourt-Playoff-Platz dabei rumspringt. Und ich glaube auch nicht, dass es höher als Platz 6 reichen wird im Ceiling. Sehe ich auch so. Wieder eine Saison, wo du halt solide spielst. 45 Siege bis 50 Siege. Bups, raus. Ja. Aber nachher, mal sehen. Die San Antonio Spurs werden anders spielen. Wenn sie LaMarcus Aldridge signen, gehen wir doch nochmal die Starting Five durch. Tony Parker, Danny Green, Kawhi Leonard, LaMarcus Aldridge, Tim Duncan. Unbesiegbar. Unfassbar. Wenn sie ihn nicht bekommen, wird es ein bisschen anders, weil sie haben jetzt einiges an Tiefe abgegeben extra. Sie sind wirklich very unspurs-like all in gegangen, haben Thiago Splitter abgegeben für nichts, haben Marco Bellinelli ziehen lassen, haben Aaron Baines ja. an die Pistons abgegeben. Deshalb haben sie einiges eingebüßt an Tiefe, aber ich glaube fast, dass das machen wird, Aldridge. Ja, ne? Ich sag, auch wenn er sagt 50-50 zwischen den Suns und den Spurs, 70-30. Ich sag 70-30, ja. Weil einfach die Ringe, die Popovich und Duncan auf den Tisch legen, der kommt daher, kommt aus Texas. Er kommt daher, Kawhi Leonard, Tony Parker und lass uns kurz über Danny Green sprechen. Wie gerne hätten wir beide Danny Green in unserem Team gehabt. Das ist so witzig. Wir haben, glaube ich, es fing an, dass jeder so seine Lieblingsspieler hatte und am Ende haben wir uns einfach per WhatsApp nur noch ein Battle gegeben, wer denn von uns wenigstens Danny Green bekommt und für wie viel Geld. Und dann haben die Spurs das Unglaubliche geschafft, haben ihn für einen Schnäppchenvertrag in Anführungsstrichen 4 Jahre, 45 Millionen, glaube ich, war es. Ich gucke nochmal nach. Unterschrieben. Und da haben wir uns ernsthaft gefragt, wieso die GMs bei bestimmt 10 Teams in der Liga nicht gesagt haben, gut, wenn du einen Spieler loseisen möchtest aus einer Situation, wo er happy ist, musst du overpayen. Ja? Wieso dann nicht das naheliegendste Beispiel? Lieber Dan Gilbert, warum zahlst du Iman Shumpert 40 Millionen Dollar für 4 Jahre, anstatt Danny Green 32 Millionen für 2 Jahre zu zahlen? Um instant, sofort, gar keine Diskussion mehr aufkommen zu lassen, wer nächstes Jahr in den Finals steht. Kyrie Irving, Danny Green, LeBron James, Kevin Love, Tristan Thompson, Timothy Moskov. Ja, und jetzt sagt ihr, ja gut, aber der hat doch da jetzt ein Championship gewonnen und so. Ist in einer Situation, die er mag, er kennt die Jungs und so. Danny Green hat bei Cleveland gespielt. Danny Green war nur zu dem Zeitpunkt in der Versenkung des Rollenspieler-Daleins verschwunden, war aber Best Friends und ist noch einer der besten Kumpel von LeBron James. Wieso nicht? Danny Green könnte sowohl die starken Point Guards gegen Kyrie Irving verteidigen, als auch sowohl schnelle Wings verteidigen und LeBron mal eine Pause gönnen. Es wäre so ultra gefährlich. Und klar würde Cleveland damit ultramäßig overpayen, aber für die nächsten 2-3 Jahre wäre das Championship-Window so weit geöffnet. So weit geöffnet. Das verstehe ich wirklich nicht. Und das haben wir gerade auch noch zusammen gesagt, du setzt San Antonio sofort unter Druck. Denn wenn du so einen Godfather-Offer an Danny Green rauslässt, muss San Antonio matchen, muss aber eigentlich auch auf den LaMarcus Aldridge warten. Du müsstest das ganz zu Beginn der Free Agency machen, bevor du überhaupt die ganzen Verträge an Kevin Love und wie sie alle heißen rausgeben, weil du wirst kaum Cap-Raum gehabt haben, wenn du die Cleveland Cavaliers bist, und dann kannst du zwar deine eigenen Spieler resignen, aber keine anderen Spieler unter Vertrag nehmen. Ne? Das wäre das erste Signing, was ich gemacht hätte, oder den ersten Vertrag, den ich rausgefeuert hätte, denn wenn du das machst, am ersten Tag der Free Agency zu Danny Green gehst und sagst, ich gebe dir 30 oder 32 Millionen Euro, Dollar. Alle anderen Teams, die an deine Spieler ran wollen, wie Tristan Thompson oder wie Kevin Love, kannst du ja hinterher matchen, wenn du willst. Und da du denen sowieso vorhattest, maximal Verträge zu geben, matchst du dann einfach. Ich guck mal gerade, ja, sie hätten auf jeden Fall das Geld gehabt. Ne, bevor sie nämlich die Spieler unter Vertrag genommen haben, die sie jetzt unter Vertrag genommen haben, LeBron, wir haben sie alle genannt, hatten sie 43 Millionen Rechne in einfach Gehältern. Ihren Schampert ab. Du zahlst dann natürlich ungefähr, weiß ich nicht, 80, 90 Millionen Euro Luxussteuer, aber wie wir jetzt schon gesagt haben, das garantiert dir wirklich den besten Shot. LeBron in seiner Prime für die nächsten 3 Jahre in den Finals. Naja. Kommen wir nochmal zurück zu dem Team aus San Antonio. Ich denke, damit, wenn sie wirklich LaMarcus Aldridge landen sollten, Best-Case-Szenario, sind sie absoluter Favorit mit den Warriors im Westen. Ja. Wenn sie nicht landen sollten, sind sie ein bisschen, also sie werden wahrscheinlich mit ihrer Magie dann trotzdem irgendwen unter Vertrag nehmen, sind sie trotzdem halt absolutes Playoff-Team, aber nicht auf einer Wellenlänge mit den Warriors. Sehe ich absolut genauso. Noch 2 Teams haben wir, die Memphis Grizzlies und die Houston Rockets. Fangen wir mit den Grizzlies an, die wieder einmal sehr, sehr clever Spieler unter Vertrag genommen haben, unter anderem Brandon Wright, 3 Jahre, 18 Millionen, Omar Asik 65, solche Sachen. Ich meine, klar, sie sind nicht so vergleichbar von der Spielanlage her. Brandon Wright ist ein bisschen dünn auf den Beinen, aber ist trotzdem super Signing. Super Signing, vor allem, weil der Core, das war ja so das einzige kleinere Fragezeichen noch, ob Marc Gasol als Unrestricted Free Agent da bleibt. Er wird da bleiben, also hast du mit Zebo und mit Marc Gasol weiterhin einen der besten Frontcourts der ganzen Liga. Brandon White gibt den Jungs dann die Pause, die sie benötigen, und der Leistungsabfall ist nicht unbedingt so groß. Ich bin persönlich gespannt, was mit Jeff Green passiert, den sie letztes Jahr für das Playoff-Race noch zur Trade-Deadline geholt haben, ob er nächste Saison an seine Zeiten in Boston, auch was das Scoring angeht, anknüpfen kann, denn daran wird, glaube ich, viel liegen. Memphis ist immer noch ein ultra starkes Defensivteam, aber in der Offensive brauchen sie da an der einen oder anderen Stelle noch Hilfe. Mal gucken, ob sie jetzt mit Costa Kufus vielleicht noch ein Asset in der Hand haben, was sie genau gegen sowas eintauschen. Wir hatten gerade mal drüber gesprochen, Jamal Crawford von den Clippers, die so ein bisschen verzweifelt aktuell sind. Könnte ich mir gut vorstellen, dass Memphis an der einen oder anderen Stelle noch mal ein bisschen justieren wird. Matt Barnes haben sie auch quasi für umsonst bekommen, einfach nur. Luke Ridnour wurde ja 6.000 Mal getradet und da haben sie ihn quasi umsonst bekommen. Und ich fand es ehrlich gesagt ganz interessant, diese Joe Johnston-Geschichte. Sie haben einige, in Jeff Green, jemand, der recht viel Geld bezahlt bekommt. Das heißt, wenn du noch ein paar Leute reinwirfst, hast du vielleicht das Gehalt, was ja ungefähr gleich sein muss, dann zusammen. Mhm. Und Joe Johnston wäre jemand, der dann auch nicht mehr als 9-to-5 bringen müsste, aber hätte halt die Möglichkeit, wenn du Offense brauchst, ein bisschen zu kreieren. Müsste man gucken, was dann noch abgegeben wird. Mega 9-to-5. Ja, klar. Just, also dann noch, mein Daumen bleibt auch ungefähr gleich. Vieles nicht passiert, aber ich denke, es ist ein sehr solides Team. Marc Gasol wurde eben wieder unter Vertrag genommen, wie es alle erwartet haben. Konstant gut. Ist allerdings auch ein Vertrag, der nach 3 Jahren nicht mehr so schön aussehen wird. Marc Gasol wird sicherlich gut altern, wie es so schön heißt, aber was ist das? Ein Augenblick. Ich habe ihn, glaube ich, hier noch gar nicht, ist noch gar nicht rausgekommen, wie viel er bekommen hat. Nee, also 5 Jahre, 100 Millionen oder so. Ja, alle gehen davon aus, dass sie sich einigen, deswegen hat da jetzt keiner mehr ein Angebot gemacht. Also ich denke auch, es wird die gleiche Range sein, die man vorher projected hat. Ja, ist jetzt 30, also du würdest ihn unter Vertrag nehmen, bis er 35, 36 ist, ne? Das ist schon lang. Aber gut. Die Houston Rockets als letztes Team, unser Free Agency, Polanza, 2 Stunden Doppelfolge. Hitze, 40 Grad. Hitzepot. Hitzepot. Die Houston Rockets haben mit Ach und Krach einen Großteil ihres Kaders zusammenhalten können, ja. Aber nicht mehr so günstig wie im letzten Jahr, wo du alle möglichen Spieler hattest, die du mit dem Veteran Minimum unter Vertrag genommen hast. Patrick Beverley ist weiterhin an Bord, Corey Brewer ist weiterhin an Bord. 24 Millionen jeweils. Brewer 3 Jahre 24 Millionen, Beverley 4 Jahre 24 Millionen. Letzteres ein sehr guter Deal, 6,5 Millionen. Ja, an Corey Brewer waren die Knicks, glaube ich, auch dran. Oder mehrere Teams. Ich glaube, Dallas war unter anderem auch an Patrick Beverley dran und. Ich glaube, der Patrick Beverley-Vertrag ist gut. Also damit kann ich gut leben. Der ist, steht auch so ein bisschen für eine Identität des Teams und so ein gritty Spark, den er in den Playoffs geben kann. Ja, weitestgehend ist das Team so zusammengeblieben. Ich glaube, die Houston Rockets waren überrascht, dass Kevin Love so schnell bei Cleveland unterschrieben hat. Ich glaube, da hätten sie gerne noch über den Sommer hinweg dran rumgebaggert, genauso wie auch an LaMarcus Aldridge, mit dem sie wohl auch ein Meeting hatten. Ist also das zweite Jahr in Folge nach Chris Bosh, dass sie keinen der großen Power Forwards verpflichten konnten, obwohl sie dafür bereit wären, sehr tief in die Tasche zu greifen, also nochmal Dwight Howard und James Harden unterstützen. Aber auch so wird das Team meiner Meinung nach eine gute Rolle wieder im Westen spielen, denn das haben sie letztes Jahr gezeigt, auch dass sie mit als bestes Team der Liga Ausfälle kompensieren können, was sie ja letztes Jahr durchaus öfter machen mussten. Und ja, der Kader ist so zusammengeblieben, wie er ist. Weiß nicht genau, was vielleicht mit Terrence Jones noch passieren werde. Das stand immer so ein bisschen im Raum, ob sie ihn nutzen werden, um sich nochmal ein anderes Asset zu holen. Wer sagt nein, wenn man David Lee zu Houston lotsen würde, dass sie dadurch nochmal mehr Low-Post-Scoring generieren könnten. Dafür müssten sie dann wahrscheinlich irgendwie Terrence Jones oder wen auch immer noch nach Golden State schicken. Der Vertrag für Golden State wäre kleiner. Houston hätte vielleicht ein bisschen mehr Scoring. Du kannst auch Corey Brewer nach Dings geben. Zu viel Gehälter wollen die Warriors wahrscheinlich nicht zurückbekommen, weil du sonst zu weit in die Luxury-Tax halt fliegst, aber das ist sicherlich ein Gedanke wert. Ich glaube schon, dass sie auch noch so eine Underdog-Chance haben auf LaMarcus. Der Fit wäre wirklich sehr gut, genauso wie letztes Jahr mit Chris Bosh. Und du hast einige Leute, Jones, Valanciunas, Brewer, auch jetzt Sam Decker, den sie gedraftet haben, sind alles Leute, die attraktiv sein könnten für Rebuilding-Teams, wie Portland es ja ist, Stichwort Sign and Trade. Könnte man machen. LaMarcus Aldridge passt für mich dann nicht so richtig ins System, weil LaMarcus Aldridge gerne Midrange-Jumper nimmt. Und das ist nicht unbedingt das Spiel der Houston Rockets. Aber ja, wie du schon gesagt hast, gerade auch mit der Rookie-Verpflichtung Sam Decker sind sie sich treu geblieben, haben sich wieder einen geholt, der an einem guten Tag auch von der Dreierlinie heiß laufen kann. Ja, hoffen, dass das so ein neuer Chandler Parsons ist. Ne? Ja. Ja. Alle Teams durch. Hitzefrei jetzt. Hitzefrei, ja. Hitzepunkt. Ja, wir haben einiges zu tun noch, ne? Urlaub steht an und ich bin gerade umgezogen oder ausgezogen besser. Masterarbeit noch zu Ende schreiben. Ja, also wie gesagt, wir werden jetzt eine kleine Pause einlegen. Wir werden euch auf Facebook immer mal wieder updaten, auf Twitter, auf Instagram, wie ihr das so kennt. Aber zu hören bekommt ihr uns dann wahrscheinlich Richtung Ende Juli, Anfang August, je nachdem, wie wir es mit der Technik auf die Reihe kriegen. Nagelt uns dann noch nicht fest. Wir haben auf jeden Fall Bock weiterzumachen, werden uns einige kleine neue Features überlegen für das neue Jahr. Und dann sind ja auch noch so Projekte wie die Basketball-EM dazwischen, über die man durchaus mal reden kann. Wird spannend. Zwei kleine Teaser noch von mir. Du hast es erwähnt, wir machen uns ein paar Gedanken. Das Projekt wird natürlich gleich bleiben. Wir werden nur ein bisschen drehen an dem ein oder anderen Rädchen und ein paar neue Sachen uns überlegen. Immer offen für Vorschläge, wenn ihr Sachen habt, die ihr gerne hören würdet, irgendwelche Features, auf die ihr Bock hättet in der Offseason, haben wir immer ein offenes Ohr für. Und wenn ihr Lust habt, mal auf unserer Homepage fromdowntown.de irgendwie was zu verfassen, wenn ihr euren Ärger über die Factory of Madness zu Papier bringen wollt oder einfach euer Team, vielleicht Saisonvorstellungen oder sowas, immer sehr willkommen. Schickt uns das einfach an unsere Mailadresse oder sagt uns, hey, ich hätte Bock mal was zu schreiben. Ich habe das zwar noch nie gemacht, ist egal. Wir können da gerne irgendwie mal in Kontakt treten. Genau. Dann schreibt uns einfach an. Das ist so ein Ding. Wir würden so eine kleine Fan-Ecke dann, je nachdem, wie eure Zuschriften da sind, so eine kleine Fan-Ecke-Eröffnung, wo ihr alle irgendwie, beziehungsweise Hörerecke, wo ihr alle auch, wie gesagt, zu allen möglichen Themen Texte verfassen könnt, bisschen mehr Content auf die Seite bringen. Ich glaube, das ist neben dem Podcast eine ganz schöne Möglichkeit, euch auch noch ein bisschen mehr in das Projekt reinzuholen. Und wir freuen uns sowieso immer über den Austausch mit uns, mit euch. Jetzt fällt es mir langsam schwer, die richtigen Worte zu finden. Wir haben 2 Stunden lang durchgequasselt jetzt. Ja, insofern bis bald von weit weg. From Downtown Shanghai tatsächlich. Downtown Shanghai. Und da ich innerhalb von Düsseldorfs auch nochmal umziehen werde, ist das jetzt auch das letzte Mal hier im ehemaligen Headquarter from Downtown. Also naja, aber das werdet ihr, einen Qualitätsverlust in der Richtung werdet ihr hoffentlich nicht mitkriegen. Bleibt dabei bei den Social Media Kanälen, fragt uns Sachen, quatscht uns an und ja, bis bald. From Downtown. Reingehauen.